CropFM Ausgabe Nummer 294. Wir schreiben den 8. März 2013. Mein Gast heute Abend ist Jörg Schreiber und wir begeben uns in die Anderswelt. Jörg Schreiber ist den meisten wahrscheinlich aus der ersten Sendung mit ihm bekannt, die hier im September 2012 stattgefunden hat und den schlichten Titel Geister trug. Und genau darum ging es auch. Und ein Ding, das mir da also hängen geblieben ist, war deine Aussage. Und Jörg ist bei mir heute im Studio. Ja, Moment, ich drehe jetzt noch dein Mikro auf, dann kommt das gleich viel besser, bitte. Hallo. Der knorrige Bayer hat bei mir Platz genommen im Studio. Ich bin nicht per Telefon. Nein. Ich dann, original mit euch verbunden. In einer wunderschönen Lederhosen, Wahnsinn. In persona hier im Studio. Hallo, freut mich. Ja, ich grüße auch nochmal ganz kurz die Hörer alle draußen. Ja, und was mich sehr verwundert hat, dass gerade der Norden Deutschlands sehr, sehr stark vertreten ist an Hörern. Also da, Uckermark und so weiter, da hört man es sehr, sehr viel. Aha. Ja, also ich hatte nicht damit gerechnet, so viele Zuschriften aus Norddeutschland zu kriegen. Ich habe gedacht, mehr Skier, so Steiermark, Kärnten, aber das hielt sich in Grenzen, dafür war es der deutsche Norden. Ne? Also ein nicht lokales Phänomen, glaube ich. Und du kannst ruhig noch ein bisschen näher zum Mikro kommen, damit wir deine Stimme so richtig zur Geltung bringen. Na, dann ziehen wir das mal an. Ja, so. Genau, so, okay. Ja, so ist gut. Ja. Also in dieser ersten Sendung, ich habe dann überlegt, was war das eigentlich, was mich wirklich am meisten irgendwie fasziniert hat? Und das war deine Aussage, dass also viele, die also eines plötzlichen Todes sterben, nach deinen Erfahrungen nach, und ja, wir können da halt nichts beweisen und das wollen wir auch gar nicht. Unter dem Motto, glaubt, was ihr wollt. Ja, aber du hast dann also erzählt, dass die dann gar nicht merken, dass sie tot sind, weil da irgendwie das so nahtlos übergeht und die stehen dann halt wieder da und sind dann relativ verwirrt und brauchen dann oft Jahrhunderte, um das auch akzeptieren zu können. Und das fand ich wirklich also gruselig und ich meine, man kann natürlich auch sagen, es ist vielleicht manchmal hoffnungsvoll, weil es ist. Ich erzähle es auch noch mal gerne kurz. In der heutigen Zeit, stell dir mal vor, da ist ein Autounfall, du wirst aus dem Auto rausgeschleudert, ja, bevor du dann aufstehst, dich gebeutelt hast und schaust da mal, was ist denn da los, ja, und hat der Sanker schon lange deinen Körper geholt und in die nächste Pathologie oder ins Krankenhaus gebracht, du siehst ja gar nicht mehr, was los ist. Ja, und dann gehst du halt nach Hause und oder da, wo du hin wolltest und schaust halt einmal, redst halt mal jemand an, da meldet sich keiner, da dich hört keiner, ja, da sagst halt, ist da irgendwie was eine Verschwörung gegen mich oder sonst was, der ist halt sauer, ja, aber der kann ja nicht wochenlang sauer sein, der zieht sich dann halt irgendwo hin einmal zurück und gibt dir mal ein bisschen Ruhe. In vergangenen Zeiten war das so, wenn jetzt der Bauer am Feld umgefallen ist, ja, der hat auch weitergearbeitet. Ja, der ist uns dann heim, hat sich umgezogen fürs Nachtmahl und so weiter. Hoppala, oh, jetzt sieht er sich in seinem Bett liegen. Ja, und die ganze Verwandtschaft und so weiter geht da vorbei und weint und schluchzt und macht. Ja, dann sagt er, Moment einmal, jetzt bin ich da, aber ich bin auch hier. Und dann reimt er sich das vielleicht zusammen, was da passiert sein könnte. Ja. Ja, aber in der heutigen schnelllebigen Zeit ist das also nicht mehr so. Ja. Das ist wirklich schräg. Ich meine, das, was du da jetzt erzählst und diese Einsichten, die du halt hast, durch warum auch immer, dass du die hast, Beweise gibt es in dem Sinn keine und wir treten ja auch nicht an, da Beweise zu bringen. Es gibt viele Belege dafür, aber einen Beweis kann es an und für sich nicht geben. Nein. Ja, nur ganz, ganz selten vielleicht. Aber Belege gibt es viele und deshalb sitze ich auch hier und rede mal drüber. Wer es glauben will, der glaubt es halt und wer nicht, der halt nicht. Ja. Ich habe mir gedacht, heute, wie ich wieder hergegangen bin, was ist, wenn ich jetzt auf dem Herweg vom Auto überfahren werde, das nicht merke, dann komme ich daher und dann sagst du mir, ja, da, sorry, aber mit der Sendung wird halt nichts, du bist eigentlich schon tot. Also das ist wirklich schräg. Das war ja aber nicht so. Sonst haben wir die jetzt nicht hören. Sie hören mich, glaube ich. Ja, ja. Nein, und das ist ja gar nicht so lustig. Aber jetzt nochmal zurück, also zu diesen Beweisen. Es gibt ja da dieses Video und da gibt es auch ein neues, wie du mir es heute gesagt hast, das werde ich jetzt verlinken. Aber es gibt dieses alte, das bei der vorigen Sendung, ja, die vom Ankünder aus verlinkt ist. Und da, ich habe es mir heute nochmal angeschaut. Und das ist kein Beweis, weil es könnte sein, dass ihr euch das alles abgeredet habt. Also das Kamerateam, die zwei natürlich, Frauen, alle. Ja, natürlich. Aber da gibt es dann so eine Szene, wo also diese Frau da reingeht und dann wirklich so diese Gänsehaut kriegt. Und wie es die da verbiegt und wie es da ihren Mund, also wie der zu zittern anfängt. Da, ich habe es mir heute nochmal angeschaut, also meiner Meinung nach, das ist nicht gespielt. Jetzt kann man sagen, das ist ein Beweis. Und dann gibt es natürlich die eine Szene, wo der Kameramann, wir haben es eh in der letzten Sendung besprochen, ja, der rennt dann los und du sagst, ja, die zupft sich gerade da hinten und tatsächlich genauso ist es. Das, meiner Meinung nach ist das nicht gespielt. Und wenn, dann super. Ja, dann möchte ich wissen, wo hat denn die noch überall mitgespielt? Weil das ist eine gute Schauspielerin. Die hat wochenlang geübt dafür. Ja, das kann man schwer üben. Aber ich weiß nein. Es. Und natürlich, also mich hat das fasziniert zumindest. Ja, Und das war dann irgendwie so der Ausgangspunkt, man hat den hole ich mir mal, wenn er mag, weil das hat mich wirklich interessiert. Aber auch dieser Film ist natürlich kein Beweis. Und das ist ein Beleg, ein Zusatzbeleg dafür, was es geben kann und könnte, aber ein Beweis, ein letztendlicher Beweis ist es nicht. Nein, ist es nicht. Den Beweis, den werden wir erbringen, wenn wir mal gestorben sind. Genau. Und das ist ja auch so ein Ding, also wenn... Das haben wir auch in der letzten Sendung angesprochen, wenn es da also so viele Menschen gibt, die dann gar nicht entweder nicht akzeptieren wollen oder können oder das gar nicht mitkriegen, dass sie gestorben sind und es tatsächlich dann so ist, wäre das eigentlich relativ wichtig, dass man um diese Vorgänge und um wie das dann so abläuft, weiß. Eine der Fragen wäre natürlich auch, ist es immer gleich und so weiter. Und in dieser heutigen Sendung möchte ich eben, also wie halt immer in diesen Sendungen oder in vielen dieser Sendungen, die halt über Dinge handeln, die jetzt eher so ein bisschen jenseits in dem Fall wirklich so gemeint sind. Wir gehen jetzt einmal davon aus, gut, das ist so. Also sagen wir mal, der Jörg hat recht, er erzählt jetzt nicht allen nur Geschichten, damit er seine Seminare verkauft, das behaupten natürlich viele, sondern es ist tatsächlich so, ergibt es einen Sinn, ergibt deine Geschichte, unter Anführungszeichen, ergibt, ist die in sich irgendwie stimmig und was mich dann vor allem interessiert, was kannst du über diese Welt da drüben, über diese Anderswelt, wie ich es genannt habe, schlicht und ergreifend, weil jenseits so dermaßen abdroschen ist, dass ich es nicht mehr hören kann. Ja, ich meine, das heißt halt so. Ja, ich weiß, aber wird Anderswelt jetzt irgendwie besser gefallen. Was kannst du über die erzählen? Was gibt es da für Gesetze, wenn es überhaupt welche gibt? Und so weiter und so fort. Wie viele von diesen Welten gibt es eigentlich? Weil du bringst dann ja Menschen, die jetzt da herumirren. Und da gibt es ja oft so, gibt's offenbar so einen Vorhof des Jenseits. Und vielleicht bleiben wir da gleich dabei. Auch in diesem anderen Video. Und ich weiß nicht, um was geht es denn eigentlich in diesem neuen Video? Da geht es um Besessenheit. Da geht es um einen Besessenheitsfall. Da ist eine Frau, die ist von einem Kind besessen, ne? Und wir haben jetzt den Teil mal rausgenommen, wie ich mich mit dem Kind unterhalte oder versuche zu unterhalten. Das ist sehr, sehr schwer, das ist sehr introvertiert, das Kind. Es hat am Anfang überhaupt nicht reagiert. Erst dann langsam ist es gekommen und dass sich das so weit führt, dass sie dann mit ihrer Mutter drüben, die sie ja dann sieht, wieder Kontakt aufnimmt und dann letztendlich rübergeht. Also es geht um Besessenheit. Und das ist, wenn es also wirklich dieses körperfreie Bewusstsein gibt und Menschen, die dann also nach dem Dahinscheiden oder der Beendigung ihres biologischen Prozesses, genannt Körper, und dem Erstummen des Gehirns, sämtlicher neuronaler Aktivität im Gehirn, also jene Menschen, die dann halt dann noch immer irgendwie da sind, die können dann quasi. Also so erklärt sie dann das Phänomen der Besessenheit, das ja auch jetzt seit Jahrhunderten in der katholischen Kirche dokumentiert wird. Nein, also Besessenheit, sagen wir so, nein, ich unterscheide zwischen Besessenheit, also das ist dämonische Besessenheit bei mir, und Besetzungen, da nehme ich ich nehme ein bisschen was raus von dieser Schwere, und Besetzungen, sage ich generell, wenn wir durch einen Menschen besessen sind. Ja, also die einen, die gestorben sind, die gehen halt an irgendwelche Orte, ja, in ihr eigenes Haus zurück oder sonst was und versuchen sich da dann irgendwie bemerkbar zu machen, indem sie durch Klopfzeichen sich an der Heizung bemerkbar machen oder ein Bild umeinander schieben oder ein Buch um jeden Mittag um 12 Uhr aus dem Regal schmeißen oder sonst was. Und diese anderen Sportsfreunde, die sagen halt, nein, Haus und Grund interessiert mich nicht, ich interessiere mich für Menschen, ja, und die gehen dann über das Scheitelchakra bei Menschen hinein in diese Person. Okay. Ja, da muss aber eine ähnliche oder gleiche Resonanz vorliegen, ja. Okay. Das heißt also, ich bin jetzt ein bisschen ängstlicher Typ, sagen wir mal so, ja, und ich komme jetzt ins Krankenhaus, habe meinetwegen eine Narkose, da zieht sich ja dann die Aura so ein bisschen zurück, kriegt Löcher und so weiter. So, und da sind jetzt die Toten rum, weil im Krankenhaus sind ja nun mal viele, da wird ja auch viel gestorben und so. So, da ist jetzt einer dabei, der zu Lebzeiten auch ängstlich war. Dann wird der zu mir kommen. Mhm. Ja, wenn ich unter denen allen keine Ängstlichen habe, dann habe ich mal Glück gehabt, dann bin ich vielleicht das nächste Mal dran oder überhaupt nicht dran. Ne? Aber eine ziemlich ähnliche Resonanz muss da sein, das muss sich dann formen und fassen. Kompatibilität. Ja, ne? Weil es ist ja auch so, ich könnte ja auch daraus lernen. Ja, ich könnte lernen, weil ich sage, ich habe jetzt hier Überängstlichkeit oder irgendeinen Fehler oder ein Manko oder sonst was, wo ich mein Lebtag nicht hingeschaut habe, da habe ich immer weggeschaut. Ja? Mhm. Jetzt kriege ich diese Besetzung, die mir das doppelt und dreifach stark an den Tag fördert. Ja, jetzt könnte ich ja mal überlegen, mir das mal anzuschauen, mir das mal unter die Lupe zu nehmen, etwas damit zu arbeiten und zu machen und zu tun. Das ist ja auch das Ding, warum ich an für sich Besetzungen dann erfahre, dass ich eben diese Erfahrungen damit mache. Besessen, ja? Halt als Weg zur Heilung. Ja, dann okay. Also das Spiel bei der Krankheit, bei Globuli, Erstverschlimmerung, ja, und dann die Heilung. Außer ich lerne überhaupt nichts draus, dann bleibt halt die Erstverschlimmerung. Ne? Interessant. Jetzt, wenn man jetzt diese, wir waren ja jetzt vorher bei diesem einen Thema, also mit den verschiedenen, also es gibt ja da offenbar nach deiner Erfahrung, das sage ich jetzt nicht mehr dazu, sondern das ist jetzt alles nur deine Interpretation, deine, ja. Interpretation. Da gibt es ja diesen Vorhof quasi, wo eben jetzt die im Krankenhaus, die jetzt dort sterben und halt dort bleiben, die sind ja dann in einer Zwischenwelt, Zwischenwelt. Ja, die sind noch hier. Ja. Naja, hier sind sie nicht wirklich. Nein, weil, aber ja, sie wandeln noch auf der Erde. Sagen wir mal, sie gehen ja hier rum, sie treffen sich ja hier auch und reden miteinander und tun und tauschen sich aus und lernen ja auch voneinander. Aber sie sind nicht im Jenseits drüben. Ja, das finde ich eine interessante Unterscheidung. Ja, ins Jenseits, das ist ja nur ein Dimensionswechsel. Was immer das heißt. Weil Dimensionswechsel, das wird dermaßen auch inflationär verwendet. Ja, kein Mensch weiß, was man damit meint. Aber okay, ja. Ja, sagen wir es mal trotzdem. Ja, sagen wir es. Ja, es ist einfach ein Wechsel in eine andere Dimension, in eine andere Wirklichkeit. Andere Wirklichkeit oder sonst was. So, die unterscheidet sich jetzt, die hat auch wieder 7 Abstufungen. Ja, das erinnert mir jetzt an die Veda. Ja, ja, also die von ganz dunkel, also schwarz-grau, bis zur lichten Sommerland-Geschichte. Ja, das ist diese oberste Stufe, dieses lichte, schöne Sommerland, dieses Urlaubsparadies, was wir uns so vorstellen, wenn wir also darüber gehen, gibt es auch. Das ist dann die oberste dieser Schicht. First Class. Ja. Ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin also, habe jetzt hier Leid umgemacht, wer der Teufel, 100 Stück, will ein Massenmörder gewesen und so weiter, dann werde ich in einen dieser dunklen Kapitel, also in diesen Zonen landen, komme aber von selber, kann ich mich hocharbeiten, indem ich mir dieses vor Augen halte und selber verzeihe und an die Liebe glaube oder irgendwie was mit damit zu tun hat, ja, mit Liebe und Anerkennung den anderen gegenüber und so weiter. Wenn ich das für mich aufarbeite, steige ich automatisch höher und komme dann in diese lichten Dimensionen raus. Wenn jetzt der Massenmörder dann in dieser untersten Ebene ist, also ist es ist das eine Bestrafung von jemand? Ist das eine Bestrafung, die von außen kommt? Nein, die kommt von mir selber. Die kommt von ihm selber. Ja, okay. Weil ich gehe ja, sagen wir mal so, ich gehe ja rüber. Ja, also nach dem Tod durch einen Lichttunnel, ja, wenn ich den nicht verpasse. Den beschreiben ja auch sehr viele. Ja, also wenn ich sage, ich hätte eine Sonnenbrille gebracht, dann gehe ich dann vorbei. Ich kann aber auch durchgehen und bin dann da. So, dann erhole. Was ist, wenn ich dann nicht reingehe in den Lichttunnel? Na, dann bleibe ich halt hier auf der Erde. Okay. Ja, dann das sind dann bleibe ich in dieser Zwischenwelt. Ja, Zwischenjenseits. Ja, okay, ja. So, und wenn ich rübergehe, dann schauen die erstmal nach, die Kameraden da drüben, wie ist der Astralkörper, wie setze ich das alles zusammen, habe ich schwere medikamentöse Behandlungen gehabt oder sonst was, ja, dann komme ich erstmal in ein Kurhaus, dass sich dieser auch mal wieder reinigt und so weiter. Und dann komme ich in so eine Art, ich sage jetzt mal Heimkino, ne, wo... Nein, das ist wirklich so, ja. Wo mein Lebensfilm abläuft. Ah, ja. Und zu dem Lebensfilm, diese einzelnen Etappen, die wichtig waren und so weiter und so weiter, dann beurteile ich mich selber. Die härteste Beurteilung, die es gibt. Aber nicht mit diesem Hirn, was wir jetzt hier haben, wo wir mit denken und so weiter, sondern mit dem Hirn auf Seelenebene. Ne? Ich sehe dann auch meine anderen Leben. Kann man sagen, mit dem Herzen? Ohne zu esoterisch zu klingen? Es ist mehr wie das Herz. Aha. Es ist mehr wie das Herz. Oh, das ist interessant. Ja. Aber ich sehe dann auch meine anderen anderen Leben, die ich schon mal gehabt habe und so weiter, so dass ich dann dieser starke Bezug zum letzten Leben einfach mal ein bisschen ändert, ja, damit ich wieder frei bin, um dann auch, so, ich kann ja wieder neu inkarnieren, ich kann auch da drüben Aufgaben übernehmen, so wie wir Berufe hier haben. Ich kann auch mal sagen, ich tue mal gar nichts sind dem freien Willen keine Grenzen gesetzt. Aber es ist natürlich sehr unbequem. Also ich verstehe jetzt Materialisten schon, weil wenn sie die sagen, da ist dann einfach tschum, so wie wenn man Fernseher ausschaut, da ist dann einfach aus, ja. Der ewige Schlaf, offenbar traumlos dann, weil sonst ist ja wieder was. Aber nichts mehr, dann kann ich da ja machen, was ich will. Wenn ich dann ins Heimkino komme, ja. Also ja. Und dann irgendwie so über mich selbst richte, nicht einmal der liebe Gott, oder in dem Fall ist er dann gar nicht vielleicht so lieb, oder wie auch immer, sondern ich selber, dann heißt es ja, dann, wenn das so wäre, müsste man sich ja dann mehr Gedanken machen über das, was man so tut da, oder nicht tut. Ja, müsste man sich schon. Ja? Ja? Wenn ich dann da in dem Heimkino bin und mich selber sehe, sagen wir, ja, ist, ja. Der Begriff ist doch gut, ja. Und sehe mich selber und beurteile mich dann, ja, Mensch, das hast du so gemacht, hättest du da nicht ein Stück weiter noch anschaffen können und das dann anders hinbiegen? Gott, vor allem hat er viel Sorgen. Aber da fängst du dann an, dich zu beurteilen und auch zu richten. Gott hält sich da ganz raus. Gott, sage ich, ist nur der Gerechte, der gibt uns alle Zeit der Welt, das hinzukriegen, ob wir 100.000 Leben brauchen dazu oder wie viel auch immer. Ja. Gott hält sich da raus, der ist nur gerecht, der macht nur durch uns, durch unsere Erfahrungen macht er auch Erfahrungen. Und er gibt uns alle Zeit der Welt dafür. Das ist Gott. Kann es vielleicht sein, dass dann, aber wenn ich es richtig verstehe, dann ist, also man stirbt, ist dann in dieser Zwischenwelt, dann muss man irgendwie den Zug erwischen, was also dieser Tunnel ist. also dieser Lichthundel, ja. Wenn man den nicht erwischt, dann wird man zu einem klassischen Poltergeist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Nicht unbedingt. Also, nein, dann könnte man zu einem Poltergeist. Also man ist dann zumindest in dieser Ebene. Ja, Poltergeist, Poltergeister sind ja klassisch, sind ja, sagen wir mal, Naturgeister. Ja, die also dann in einem Haus richtig rumpoltern. Ja, ja. Ja, da geht also dann am Dachboden, da geht dann Schlagzeugsolo ab, so ungefähr. Da knattert und rauscht und poltert's wirklich. Mein Gott, haben wir das schon viele Leute erzählt. Also, das sind das alles Dinge übrigens, die sehr, sehr oft vorkommen anscheinend und manchmal vielleicht auch verwechselt werden mit was anderem, aber okay. Nein, das andere ist ein ganz normaler, ich nenne ihn jetzt damit was eingrenzen, mal Hausgeist. Ja. Ja, der sich irgendwo in seinem eigenen Haus oder in einem anderen Haus im Dachboden oder im Keller einsperrt, ja, und da einfach mal schaut, was ist denn da so los? Was, ja, er ist nicht mehr sauer, er geht in eine ruhige Ecke dieses Hauses und schaut einmal raus. Ja? Da sage ich immer, mein Gott, das sieht er vielleicht am Fenster, jetzt ist 8, jetzt geht der Herr Meier und die Frau Müller, die gehen mit der Semmin holen, verstehst? Oh, da ist einer, dahinter, da geht einer, der ist so leicht wie ich, jetzt pfeift er. Ach, mein, jetzt ist er ganz aufgeregt. Jetzt hört er den Pfeifen, ja, dieser leicht lästlichere Typ, ja, kommt zu ihm in das Haus und dann tauschen die ihre Erfahrungen aus. Ja, so sagt er, du, ich bin ja nicht tot. Ja, ich kann ja gehen, ich kann ja hier, ich kann ja reden, ich kann ja alles machen. Was ist mit mir los? Ja, und dann tauschen die ihre Erfahrungen aus, der eine von seiner Sicht, er von seiner Warte und so weiter, und ergänzen sich. Ja, und dann holen sie vielleicht einen dritten dazu und einen vierten und dann lernen die voneinander. Und dann lernt der eine vielleicht, je nach seinen Fähigkeiten, ja, dass der also seine Hand, dass er da Energie stauen kann und damit eben, sagen wir mal, ein Bild bewegen oder so. Haben wir in der letzten Sendung schon besprochen. Also das haben wir dann wirklich bei dem Film Ghost. Das ist dann das Klassische, ja. Das ist da wirklich so, was ich also bizarrst finde, aber okay. Und das passiert aber dann eben, wenn sie quasi noch erdgebunden, nehmen wir es mal so, jetzt sind. Also die noch sind dann noch erdgebunden, ja. Und das haben wir in der letzten Sendung eigentlich recht gut behandelt. Das heißt, die können, wenn sie wollen, interagieren, sind diese Tonbandstimmen dann auch von solchen Wesen? Die Tonbandstimmen sind auch von solchen Wesen, die, sagen wir mal, ja, ich bereite mich vor, ich mache, ich gehe hin und konzentriere mich auf, ja, und dann rufe ich noch irgendwelche Leute und Geister in mein Zimmer zum Tonband, ja, dann fühlen die sich aus der Umgebung, die nächsten 100, 200 Meter, die hier wohnen oder so, die fühlen sich angesprochen und kommen dann mal zu mir. Und da kann es natürlich sein, dass die eine oder andere Stimme dann sich zeigt. Ja, wir taumeln dann natürlich von einer Kontroverse zur anderen, weil auch Tonbandstimmen natürlich völlig bezweifelt werden. Oder ja, aber es okay. Ist, es ist ein interessantes Phänomen und meiner Meinung nach instrumentelle Transkommunikation nennt man es auch. Hast du mit dem eigentlich schon mal Erfahrungen gemacht auch? Mit instrumenteller Transkommunikation, Tonbandstimmen und solche Dinge? Ich habe mit Tonbandstimmen und so weiter habe ich auch mal Versuche gemacht, das ist jetzt ewig her, ich weiß nicht, 20 Jahre sicherlich, aber nur aus ja, persönlichem Interesse, Hobby, das habe ich also nicht weiter verfolgt oder ausgebaut. Gibt es aber also den Senkowski, zumindest einen Professor Senkowski aus Deutschland, der also da ziemlich viel geforscht hat. Kennst nicht, wurscht. Gibt andere, die auch vorgeführt. Ja, ja, nein, da gibt es viele, viele. Ja, ja, es ist interessant, also sogar Burkhard Heim hat sich mal damit beschäftigt und ich glaube auch Nikola Tesla und ich glaube, einer der ersten war Edison, der sich auch damit beschäftigt hat. Naja, oder beschäftigt haben soll. Jetzt, gut, da ist also diese, und ist das eigentlich das, was jetzt in der sogenannten Esoterik Astralebene genannt wird? Das ist das, was Astralebene genannt wird, ja. Aha, das ist also eigentlich diese Zwischenwelt. Und wenn dann, das heißt eine Astralreise. Also Astralebene wird an und für sich das Jenseits und diese Zwischenwelt genannt, weil sie da diese Damen und Herren, sage ich jetzt einmal, nicht mehr körperlich vorhanden sind, sondern nur noch mit ihrem Astralkörper umeinander gehen. Und das wird Astralebene genannt. Also das Gesamte. Also das Erdgebundene, wie diese jenseitigen Welten. Okay. Und dann trotzdem gibt es dann aber eben diesen Übergang von dieser, ich sage jetzt Zwischenwelt, wo man also unmittelbar ist nach dem Tod und ja. dann noch und dann weiter. Und jetzt, bevor wir zu der Frage kommen, noch die andere, eine Astralreise. Ja. Ist ja auch immer wieder diskutiert. Was ist das dann eigentlich genau? Was passiert da? Wenn du mit deinem Astralkörper... Ja, was ist der Astralkörper? Ja. Fangen wir bei Adam und Eva an. Na, ich möchte jetzt pass mal auf. Tu mal deine Hände ganz langsam so aufeinander zubewegen und führ sie fast zusammen. Ja. Dann hast du so einen Zentimeter vorher, hast du so das Gefühl, dass es in der Handfläche ein bisschen wärmer wird. Wenn du die dann leicht gegeneinander verreibst oder so, dann wird das Gefühl etwas stärker. Das Gefühl so vom Magnetismus oder Bitzeln, das kommt drauf an, was es ist. Das ist, merkst du das? Ich merke es zwar, aber ich vertraue jetzt meiner Wahrnehmung nicht so richtig. Ich sage es nur für unsere Zuhörer, ja. Also dass sie das mal ausprobieren können. So, das ist ein Teil, das ist, wenn die linke Aura-Schicht der linken Hand auf die Aura-Schicht der rechten Hand trifft. So, Aura ist der überstehende Teil des Astralkörpers. Okay. Ne? Weil die im Astral bin ich etwas dicker wie normal, sondern der schaut halt ein Stück raus aus dem Körper. So, wenn ich jetzt mit diesem Körper aus meinem Körper, aus meinem materiellen Körper raustrete, ja, ähnlich wie im Traum, da gehe ich ja auch raus aus meinem Körper. Und mache irgendwelche Erfahrungen, indem ich mit anderen Leuten rede oder sonst was. Ne? Und wenn ich dann zurückkomme im Traum, wenn ich ganz schnell zurückkomme, habe ich oftmals das Gefühl, als würde ich so fallen. Als würde ich irgendwo ganz runterfallen in ein leeres irgendwas, in ein Loch oder sowas. Das ist, wenn ich kurz vor dem Aufwachen nochmal, wenn ich da erst in meinen Körper reinkomme. Ja, das ist also beim Traum der Fall. Diese Astralreisen kann ich also ganz bewusst machen, indem ich ganz bewusst da austrete. Ja, und dann kann ich hier in dem Zimmer rumschweben. Ich kann auch durch die Tür, durch die geschlossene Tür durchgehen und dann mal schauen, was auf der Straße draußen los ist und so weiter. Und kann dann meinen Radius peu à peu ein bisschen erweitern, bis ich dann in der Lage bin, mich in Sekundenschnelle von hier nach Miami Beach zu versetzen und da mal zu schauen, was da los ist. Und der hat keine Masse. Der hat keine Masse und der reist mit der Zeit, sagen wir so. Also der Astralkörper ist dann quasi der entkoppelte energetische, das ist der energetische Körper, Anteil deines Körpers, wenn man das vielleicht irgendwie so sagen kann. Ja. Und der ist eigentlich quasi dann, wenn ich das richtig verstehe, dein Vehikel, um diese Anderswelt zu bereisen. Der kann es sein, ja. Der kann es sein. Wie kann man das noch machen? Man kann auch mental reisen. Was ist da der Unterschied? Du hast, sagen wir mal so, der Mensch selber besteht aus verschiedenen Körpern. Ja? Ja. Okay. Ja, also man sagt, der materielle Körper, dann kommt der Astralkörper, also während des Lebens ist dann noch der Ätherkörper dazwischen, also Äther ist wissenschaftlich nicht ganz ein Begriff, der nicht gerne verwendet wird, dann kommt der Astralkörper. Dann keiner dieser Begriffe wird wissenschaftlich verwendet, aber ja. Nee, aber über Äther sind sie... Also Äther, da streiten sich die Geister Lernen sowieso, so, ja. Ja. Und dann also der Astralkörper und dann kommt der Mentalkörper. Mhm. Mental ist reiner Geist. Und ich habe also die Erfahrung gemacht, dass es zwar mit dem Astralkörper wunderschön ist, Reisen zu veranstalten, dass es aber mit dem Mentalkörper wesentlich einfacher ist und wesentlich schneller geht. Außerdem hast du dann die Möglichkeiten, mit dem Astralkörper kommst du maximal ans Ende unseres Sonnensystems. Das finde ich interessant. Und dann kommst du nicht mehr weiter. Ja, also, wieso das? Ja, es geht einfach nicht. Den wird's zerreißen, den Körper oder sonst was. Also du hast eine Warnung, dass du das nicht machen sollst. Das so. Heißt, der hat dann irgendwas mit unserer Sonne auch zu tun, weil also quasi die Heliosphäre oder so. Oder? Ja. Also du kommst nicht raus. Mental kommst du überall hin. Das habe ich noch nie gehört, höchst interessant. Also mental, wenn du mental unterwegs bist, dann kommst du auch, sagen wir mal, zu Orion oder zu den Plejaden oder so zu anderen Sternensystemen. Aber astral kommst du aus unserem Sonnensystem nicht raus. Da kannst du dich am Mond aufhalten, am Mars aufhalten und auf der Venus, aber du kommst aus unserem Sonnensystem nicht raus. Höchst interessant. Du hast ja auch Astralreisen zum Mond zum Beispiel gemacht. Ja, ich habe da, ja. Erzähl einmal, wie ist es am Mond? Schön. Nein, sagen wir mal so, ich hab ja auch mal angefangen und habe viel gelesen und so weiter. Und ich habe auch die Badenbücher verschlungen und dann habe ich also gesehen, mein Gott, der Mann, der war mal auf dem Mond und so weiter und so weiter. So. Jetzt habe ich diesen Folge geleistet, also in etwa, ich habe dann mich zum Mond hochgehievt, bin dann astral dahin, habe also mich hingestellt und habe mal abgewartet, was da passiert, so ganz unbeleckt wie ich war und habe geschaut, was sind denn da für Wesen, die da kommen. Ich habe eine blöde Frage. Der Astralkörper ist ja masselos. Ja. Jetzt, wie geht denn das, dass du da hinstellst? Also, warum fällst du dann nicht in den Mond rein? Ja, du bewegst dich du bewegst dich so wie auf der Erde auch. Ja. Diese Toten sind ja auch masselos. Ja, die müssten ja, wenn die in den 13. Stock eines Hochhauses wollen, auch runter in den Keller fallen. Weil's also nicht. Nein, sie fallen ja nicht, weil sie keine Masse haben, nicht anzogen werden. Aber ja, warum bleibst du dann genau an der Oberfläche stehen? Das ist wahrscheinlich eine Hirnsache. Dass du einfach sagst, das ist jetzt Oberfläche, da kann ich stehen, okay, da kann ich gehen oder so. Das hat wahrscheinlich mit dem Hirn zu tun. Ja. Ja. Du musst die ganzen blöden Fragen, die halt noch steil verzeihen, aber ja. Da kommen nur so halt. Ich sag's dir gleich. Es gibt keine blöden Fragen, es gibt bloß blöde Antworten. Aber jetzt bin ich da gestanden und auf einmal tauchen aus dem Nichts kommen also irgendwelche Gestalten und sagen, ja, bist denn du auch schon wieder mal da? Ja, Mensch, haben wir auf dich lang gewartet und so weiter und auch so weiter. Auch schon wieder mal. Hä? Habe ich gesagt, was? Ich stehe hier und jetzt im Moment. Jetzt habe ich mir den Kapfer von denen oder den vermeintlichen Kapfer gehört. War übrigens sehr, sehr lustig am Mond. Diese einen Wesen, die den Mond bevölkern, diese astralen Mondwesen haben alle Rasterlocken. Was? Ja, dem Raster locken. Nein, okay. Das habe ich noch nirgendwo gesehen, außer am Mond. Okay. Ja, und dann habe ich eben gehört, dass ich also schon öfter mal, also in anderer Form oder in anderer Gestalt oder sonst was, wahrscheinlich in früheren Leben, öfter mal solche Reisen gemacht habe und mich sehr intensiv mit dem Mond beschäftigt habe. Daher war ich denen also ein Begriff und haben sich einfach gefreut, dass ich wiederkam. Okay. Na, weil ich wollte da einiges wissen über die Anziehungskraft des Mondes, das heißt also auch über Ebbe und Flut und Wasser und so weiter. Weil bei Vollmond spinnt es ja bei uns alle, sage ich, das hat mit dem Wasser zu tun, ja, weil der Mensch besteht auch zu 80% aus Wasser und so weiter. Wollte da mal etwas mehr nähere Auskunft haben. Ja, und als ich mich dann beruhigt hatte, dann bin ich da rumgestiefelt, hab mir diese unterirdischen Wohnungen und Häuser angeschaut, wie die leben und so weiter. Moment, sind die in ihrer physischen Form am Mond oder sind die auch nur astral da? Die sind nur astral da. Also, aber trotzdem haben die Behausungen. Die haben Behausungen da. Ja. Okay. Aber die physische Form, die ist dann auf der Rückseite des Mondes, also nur auf der Rückseite. Das sind die, ja, wie wir sie alle kennen, unsere Freunde, die Greys, die eigentlich nicht unsere Freunde, sondern unsere Feinde sind. So. Die haben da Basen und so weiter, die sind also da in physischer Form auf der Rückseite. Das finde ich interessant, weil da gibt es einen Remote Viewer, der inzwischen leider verstorben ist, Ingo Swan, der auch derartiges erzählt hat. Ja. Ja. Ne? Also die haben sich dort, die kommen nicht vom Mond, die haben sich da eingerichtet, weil sie sehr erdnah sind und so weiter und haben dann dort ihre Basen aufgebaut. Das sind allerdings, ja, sie sind uns technisch weit, weit überlegen, die Greys, aber werden auch manipuliert oder sagen wir mal, naja, von den Raptors halt. Die kennt man ja auch, diese Reptiloiden, denen unterliegen die Greys. Ja, von denen werden die gesteuert. Okay, ja. Ich erzähle halt. Ja, ja, ja. Ja, so. Okay. Ich erzähle halt meine Erfahrungen. Ja, so, gut. Und diese Rastafaris, ja. Die haben jetzt aber weder mit den Greys noch... Ja, die haben gar nichts zu tun mit denen, sondern das sind eben die Mondwesen, die schon viel damit zu tun haben, ja, mit unserem Ebbe und Flut und Wasser und so weiter, betreuen das auch und so. Ja, da wollte ich halt ein bisschen was wissen drüber. Und die haben ja da ein bisschen was erzählt. Ne? Ja. Da schreibt jemand, ich soll dann jetzt oft ins Wort fallen. Also Entschuldigung, falls ich da aus dem Redefluss bringe. Du bringst mich nicht, nein. Nein. Ich muss da manchmal einhaken, weil sonst sind wir wieder vorbei. Ja. Und die Rastas, sind die nativ, also sind die indigene Mondbevölkerung, also sind die immer dort schon gewesen oder... Ich nehme an, dass die auch mal von woanders kamen. Mhm. Aber seit es den Mond gibt, sind sie auf dem Mond gewesen. Ja. Ich meine, eines der Dinge, die wir in der letzten Sendung ja nur so angesprochen haben, und jetzt sind wir da mittendrin, nämlich ist das UFO-Phänomen, und jetzt nicht so sehr das UFO-Phänomen, so wie wir es jetzt gerade gehört haben, mhm, und wie wir es dann in der Langversion zum Beispiel von dieser Trau deinen Augen nicht Ausgabe hören kann. Also da sieht man halt, das sind Objekte, die werden tatsächlich von ganz vielen Leuten gesehen, mhm, und es ist inzwischen für mich zweifelsfrei festgestellt, dass diese Objekte zumindest existieren. Was sie sind, ist eine ganz andere Sache. Und dann gibt es dann aber diese Nahbegegnungen mit sogenannten Außerirdischen. Und da vermute ich ja schon seit sehr langer Zeit, dass das also mit diesen Erfahrungen, die du da jetzt schilderst, nahtlos Hand in Hand geht. Was heißt nahtlos? Nahtlos heißt, dass vielleicht manchmal gar nicht unterschieden werden kann oder zu wenig unterschieden wird. Ich unterscheide schon, ob ich jetzt einen Verstorbenen sehe, ob ich einen, ich sage jetzt mal, Rastafari sehe, ob ich einen Zwerg sehe oder einen Außerirdischen oder Überirdischen. Das unterscheide ich sehr wohl. Genau, eigentlich sind es ja meistens Überirdische dann in dem Sinn. Und was ich nämlich aber auch glaube, ist, wenn also Leute von tatsächlichen Begegnungen mit, ich sage mal unter Anführungszeichen, Außerirdischen sprechen, kann es sein, dass die dann vielleicht gar nicht checken, dass die da irgendwie eine außerkörperliche Erfahrung haben und glauben, dass sie das in ihrem Körper erleben, aber in Wirklichkeit erleben sie das auf einer ganz anderen Existenzebene. Das kann sein, das kann alles sein. Ja, die können das in ihrem Körper erfahren und sehen und schauen. Die können aber auch aus ihrem Körper rausgerissen werden und in einer Art Traumwelt, sage ich jetzt einmal, das Ganze erfahren. Die können auch irgendwie astral rausgerissen werden und das auf dieser Ebene erfahren. Das ist ebenenunabhängig. Das ist nicht so, dass das alles nur auf einer Ebene passiert. Das kann auf vielen Ebenen passieren. Und es ist doch wohl wahrscheinlich auch so, dass die Menschen, die das jetzt so mal unbedarft in solche Erlebnisse gezerrt werden, wie auch immer, dass die dann vielleicht sich schwer tun, das zu unterscheiden. Bin ich jetzt da mit meinem Körper unterwegs? Ja, oder? Das kann schon sein, dass die ein bisschen, ja, das ist halt dann ein bisschen handiger, ja. Das finde ich höchst spannend, wirklich. Ja. Ja, die es ist halt, zwar völlig wahnsinnig, aber es ist wirklich spannend. Wenn sie jetzt wieder zurückkommen in ihr normales Bewusstsein, sagen wir jetzt mal so, dann dran erst damit durch und dran am Rad, weil die erstens sagen so, jetzt muss ich mich erstmal wieder ordnen, jetzt wo bin ich hier, was ist eigentlich los? Ja, bis die dann erstmal begreifen, was mit einer passiert ist oder was da gerade abgegangen ist. Da brauchen die natürlich eine gewisse Zeit, während die anderen das sofort umsetzen. Jetzt diese Grace, die, also du bestätigst jetzt in deinem Sinn, also auch in deiner Erfahrung war das so, dass die auf der Rückseite des Mondes eine Basis haben. Das hast du auch so gesehen. Ja. Und diese Basis, ist die jetzt physisch da? Ja. Aber warum hatten die noch nie irgendeine Sonde fotografiert? Warum haben die Amerikaner auf einmal aufgehört, den Mond zu betreten? Ich keine Ahnung, weil angeblich das Interesse zu gering war. Ja, angeblich. Ja. Ja. War aber auch so. Es hat kein Schwein. Entschuldigung, es hat niemand mehr interessiert. Kein Schwander hat es interessiert. Kein Schwammerl hat es mehr interessiert. Ja. Es war, also zum Teil war das schon so. Es war nach dem dritten Mal Mondlanden, war das wie eine Busreise. Ja. Also ja, alles war schon wieder am Mondlanden. Ja. Ja. Nein, die haben das ganz, ganz schnell aufgehört, haben dann umgeschattelt auf den Space Shuttle oder sonst was. Ja, aber der fliegt ja nur in 300 Meter ja, und dann wieder runter. Ja, also. Aber die Russen ja auch, die haben alle ganz schnell aufgehört, da oben zu landen und das Ganze zu betreten und zu erforschen. Aber das heißt jetzt, wenn das stimmt, was du sagst, dann... Es könnte ein Grund sein, dass die Grays gesagt haben, so, geht's mal wieder runter, der Mond ist unser. Kann so gewesen sein, muss nicht. Ich wundere mich nur, warum die diese Forschungen eingestellt haben und dann war jahrelang gar nichts. Ja, kann ja damit zu tun haben. Dann muss, wenn das so ist, muss es aber auch so sein, dass alle, die jetzt bis jetzt Mondmissionen geflogen sind, also das waren zumindest die Russen, die Amerikaner, ich glaube auch die Japaner, die haben alle also Orbiter gehabt, keine Ahnung, nicht die Chinesen, glaube ich noch nicht, aber werden es Arbeit haben. Aber die haben dann alle diese Fotos von dieser Basis sofort irgendwo in den Giftschrank und nie jemandem was davon erzählt. So ist es. No, ja, wir haben ja auch Berichte darüber, dass die Astronauten einige komische Dinge gesehen haben, die ihnen entgegengekommen sind oder Flugobjekte. Ja, diese Erzählungen werden ja auch bei diesen TV-Sendungen ausgeklammert. In den TV-Berichten tauchen die sowieso nicht auf. Ja, es gibt dann auch ziemlich, also Buzz Aldrin hat zum Beispiel öfters Andeutungen gemacht, ja. Dann ist er wieder zurückgerudert, hat wieder alles abgestritten, ja. Da weiß man nicht, will sie der noch wichtig machen, es ist schwer, also keine Ahnung. Aber gut, wie gesagt, beweisen ist schwer, vor allem, also in dem Fall, also am Mond, Rückseite, aber finde ich sehr interessant, also, und die sind also physisch dort, sind auch in ihrer physischen Form dort. Ja. Können die willentlich die Form ändern? Können sie sich die willentlich quasi... Nein. Die Grays sind also wirklich Grays und immer aus was auch immer. Immer klar gewesen. Nein, also die haben sind uns technisch sehr, sehr weit überlegen, kommen also runter und so weiter und so. Die können ihre Form nicht verändern, während die drüberstehende... in der Hierarchie drüber stehen, diese sogenannten Reptos, wie wir sie alle nennen, diese Reptiloiden, die können Formen verändern. Jetzt sind wir echt mitten in der Anderswelt. Diese Reptos, ja, ja. Da gibt es ja auch die hanebüchensten Geschichten. David Icke hat da viel drüber geschrieben. Ja, du sagst Icke, das ist ja lustig. Also ich glaube, der heißt David Icke. Naja, ich sage jetzt mal Icke, wir sind in Österreich und Deutschland. Und ja, okay. Du und Icke, wir sprechen über David Icke, aber der Mann, ich meine, der... Okay, die Queen, ist die deiner Meinung nach auch ein Repto? Das sagt er ja, ne? Ja. Er sagt es. Ich bin mir nicht sicher. Manchmal denke ich mir ja, manchmal denke ich mir nein. Ich bin mir sehr, sehr unsicher. Ich habe mich auch noch nie jetzt richtig damit befasst, sondern nur, wenn sie mal im Fernsehen wieder aufgetaucht ist, haben wir gedacht, schaust du mal dahinter, was ist denn da? Ja, kannst du das? Ich versuch's halt einmal, ob ich's wirklich kann, weiß ich nicht. Und dann kommt manchmal so ein Blitz, da taucht was auf, manchmal ist es aber dann auch wieder nicht. Also ich halte mich da mal ganz schadlos und sage, ich weiß es nicht. Okay, ja. Ich weiß es nicht. Bin jetzt fast froh über die Antwort. Aber ich meine, gut, gibt es das tatsächlich, dass diese Reptos von mir aus, und das habe ich wirklich schon ad acta gelegt, also okay, aber wir haben das halt wieder auf, ne? Oh Gott. Nein, aber, wir können es auch ad acta legen. Naja, was du möchtest, bleiben wir mal dran. Deine Meinung halt, aber sind die wirklich Shapeshifter? Das heißt, erscheinen die dann wirklich als... Und wie schauen die wirklich aus? Also Shapeshifter ist Formwandler auf der Das heißt, die schauen eigentlich aus wie Echsen? Oder wie schauen die aus? Die schauen Echsen... Also wenn du so eine Echse auf die Hinterfüße stellst, dass sie also umeinander geht wie ein Zweibeiner, wie ein menschliches Wesen, dann hast du so ungefähr die Reptos, ja. Das ist entsetzlich. So wie ein Gecko. Ja. Oh Gott. Ja, die schauen ein bisschen anders aus von Kopfform und okay, so. Die sehen also nicht aus jetzt wie ein Gecko, aber diese Schuppenhaut und so weiter, das ist denen schon sehr eigen. Ja. Jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch wiederum nur eine Cover-Story für was ganz anderes ist und man jetzt Leuten wie dir, die jetzt diese Möglichkeit haben, da quasi hinter die Kulisse zu blicken und diese Astralreisen machen, dass das auch wiederum nur ein Hoax ist auf einer Astralebene? Das, erstens interessiert mich das nicht, was die anderen da denken, aber ich hinterfrage ja oft. Ja. Ja. So habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, habe mir gesagt, so, wo gehen jetzt diese ganzen Tiere hin, die bei uns aussterben? Ja. Hab mir gedacht, kann ja sein, dass es einen Planeten gibt, da sind jetzt die Dinos und so weiter. Und dann hat mich, das war damals auch mit dem Fang von den Delfinen so, dass sie die mit Thunfischen so gefangen haben und so, das war also nicht besonders schön. Dann habe ich mir gedacht, auf welchem Planeten sind denn die Delfine? Und habe mich mal leiten lassen. Ja, das war ein anderes Sonnensystem und so weiter. Und ein riesen Meer, und da waren die Delfine alle drin. Mental also, warst du da unterwegs? Ja, ja. Okay. Das war also der Urplanet der Delfine, wo die also wieder hingehen, wenn sie also von Erde weggehen. Ja, dann habe ich mich da wohlgefühlt und so weiter. Ja, und dann habe ich mit denen auch ein bisschen gesprochen. Mit Tieren kann man ja reden, über eine gewisse Art kann man ja kommunizieren. Und haben sie gesagt, bitte geh nicht zu nah ans Land. Dann habe ich gesagt, da ist ein bisschen Land, habe ich gesehen, also wie viel ist unerheblich. Aber habe ich gesagt, wieso kann ich nicht an Land gehen? Dann haben sie gesagt, da wohnen die Raptors. Also Teile von ihnen, also Teile der Zivilisation, der Reptiloiden, hat da gewohnt. Und dann habe ich mir vom Ufer aus auch mal ein paar Reptos angeschaut, die dann so ausgesehen haben, wie beschrieben. Ja, und das sagt mir jetzt nun, das hat mir keiner gesagt, dass auf dem der Planeten, wo die Delfine sind, auch die Reptos teilweise, die sind auf mehreren Planeten, aber auf dem auch zu Hause sind, ja, ich kann es mir zusammengesponnen haben, das ist die einzige mögliche Erklärung, es kann aber auch der Wahrheit entsprechen. Faszinierend. Jemand fragt da, Tarek, sind die Greys eigentlich Menschen aus der Zukunft? Es gibt ja nein. Nicht. Nein. Weil es gibt ja da diese eine These, dass also das UFO-Phänomen sehr oft Zeitreisende sind. Und das ist ja auch eine interessante Idee. Also wenn es Zeitreisen geben sollte, dann kann man ja davon ausgehen, dass jetzt Zeitreisende hier sind. Ja. Ne? Aber diese Greys sind nicht wir in der Zukunft. Nein, ich glaube nicht. Komplett sehr evolutioniert sozusagen. Ja, das ist eine eigene Rasse. Okay. Das ist eine ganz eigene Rasse. Gibt es Zeitreisende, die jetzt? Hast du solche schon getroffen? Ich habe solche schon gemacht. Du hast selbst schon Zeitreisen gemacht? Ja. Okay. Das ist vielleicht jetzt, vielleicht sollten wir uns jetzt, okay, vielleicht bleiben wir noch nur kurz noch bei den Greys. Was wollen die dann da, die Raptors und die Greys? Warum? Also die haben ja Basis am Mond. Gut, lass mir das so stehen. Und warum? Ja, das habe ich doch. Das ist dieses alte Ding, dass die haben nur mit Technik umeinander getan und haben dabei ihren Emotionalkörper verloren und wollen den jetzt wieder durch uns und unsere Tiere und so weiter zurückzüchten, weil sie sonst nicht überleben können. Die Greys? Ja. Das ist ja bekannt. Aber die Raptors, was wollen die? Ja, die Raptors. Ja, die wollen an und für sich die Herrschaft über den Planeten. Nicht so schön, ne? So, jetzt habe ich die Frage vergessen, die dann eigentlich... Zeitreisen. Zeitreisen, danke. Zeitreisen, auf welcher Ebene finden die jetzt statt? Also bist du da dann mental unterwegs? Ja, ich habe mir gedacht, habe ich mir auch gedacht, in meinem kleinen Hirn, habe ich mir das ausdenkt, habe mir gedacht, wenn es diese Reisen... Also ich habe mir gedacht, was ist denn Zeit? Ich das ist eine gute Frage. Ich habe mir gedacht, also diese lineare Zeitschiene, der wir unterliegen, das ist ja, die kennen wir ja. So, sage ich, aber wenn ich jetzt meinen Ur-Ur-Urgroßvater besuchen will im 1880 oder was, wie komme ich da hin? Und da habe ich mir überlegt, dass die Zeit ist ja nur wie auf so einer alten Radioskala, ja, da hast du 1800 hast oder 180, 200, 220, diese Skala da oben drauf. Ja, und bei UKW hast du, weiß ich nicht, 96 bis 100, 7,0. Ja, 96 ist meinetwegen 1800 und 100 genau ist die Jetztzeit, 102 ist in 20 Jahren oder sonst was. Also diese Zeitschiene, wenn wir so ein altes Röhrenradio haben, können wir uns dann noch dran erinnern, wie das ungefähr ausgesehen hat. Ja. Okay, den Vergleich ganz kapieren nicht, aber gut, lassen wir es mal verstehen. Ich ganz verstehe es jetzt nicht, warum das jetzt verschiedene Frequenzen sein sollen. Die nee, Zeit, das sind, so, und dann habe ich mich, ziemlich lang gebraucht und habe darum experimentiert und gevorwerkt und habe also gesehen, wenn ich mich irgendwie auf diese Zeit... Nein, ich lache, weil da hat jemand ganz eigenartig war. Sind Kobolde wirklich fiese Arschlöcher? Da kommen wir gleich drauf. Ja. Na, das heißt, wenn du dich auf diese Zeitqualität einlässt, wenn du die Schwingung dieser damaligen Zeit annimmst, dann kommst du auch zur damaligen Zeit raus. Wenn du die Schwingung vom Jahr 2000 annimmst, kommst du im Jahr 2000 raus. Wenn du die Schwingung im Jahr 2030 annimmst, kommst du da raus und so weiter. Klingt wie eine Koordinate. Ja. Kann man das so sagen? Eine Zeitkoordinate. Okay, das verstehe ich wieder. Okay, ja. Jetzt verstehe ich es. Ja. Und so bin ich mal... Verstehen, also jetzt kann ich naja, halt einordnen kannst ja. So, und so bin ich dann nochmal ein bisschen zurück und wieder hin. Und dann habe ich also auch gesehen, wenn ich von der Erde weg bin, komme ich wieder auf die Erde drauf und habe, für mich war das so, also das kam ganz automatisch, als wenn ich bei der Metro in Paris, ja, durch so ein Stufen, also so ein Rolldings da durchgehe, so ein na, wie heißen diese Gitter, die sich da so drehen, so ein Drehgitter, ja. Und daneben war ein großer Kasten mit endlich vielen Karten drauf. Und da habe ich dann geschaut und habe gesehen, die haben Zeiten drauf. Aha, da hast du also 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert und so weiter, zurückgehend und fortlaufend und so weiter. Da konnte ich also dann in meine Zeit zurückgehen. Oder eben auch ins 17. Jahrhundert oder sonst was, wenn ich in die Erde eingetaucht bin, dass ich dann da rausgekommen bin, wo ich wollte. Dieser Karteikasten, war das jetzt quasi... Das war ein Hilfsmittel für mich. Okay, um den hast du dir vorgestellt. Um das einordnen zu können, weil sonst, wenn du von irgendwo auf die Erde kommst, du weißt ja gar nicht mehr, in welcher Zeit du überhaupt rauskommst. Du kannst zur Zeit von Beukenzelf, also entschuldige Jesus, kannst du rauskommen. Ja, du kannst aber auch in der Zukunft rauskommen. Du weißt es ja nicht. Ja, wir befinden uns ja in der Raumzeit und die Zeit ist auch nur eine Koordinate. Also das ist ja auch jetzt dann diese Koordinate zu finden, dass du in der richtigen Zeit wieder landest. Dafür habe ich diesen Karteikasten da hingestellt bekommen, um mir da sicher zu sein, dass es klappt. Kannst du da nur in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Beides. Was passiert denn da? Hast du dir die Zukunft angeschaut? Nimm an. Ich meine, ich habe sie mir mal so in Fetzen angeschaut. Ja, was ist in 20 Jahren, was ist in 50 Jahren, was ist in 100 Jahren? Mal so. Ich bin da nicht ewig rumgegangen, weil es mich persönlich jetzt gar nicht so interessiert hat, weil ich keinen Aufhänger dazu hatte. Ja, wenn es mich jetzt persönlich interessiert hätte, dann wäre ich da ganz speziell in was reingegangen. Ja, wenn ich gewusst hätte, meine Enkelin wird jetzt 2060 erschossen, dann hätte ich mir das vielleicht genauer angeschaut und auch was da drumherum ist. Aber so habe ich da nur mal so oberflächlich reingeschaut, was da passiert und ja. Okay, ich kann mein Skript für heute wegschmeißen, weil das ist jetzt viel spannender als alles, was ich mir so ausgedacht habe, was ich die Fragen kann. Wann hast du deine erste Zeitreise gemacht? Jetzt in unserer linearen Zeit. Buh, wann? Ja. Meine Frage ist nämlich die, hast du zum Beispiel vor Jahren einmal irgendwann eine Zeitreise gemacht und dann überprüft, ob das tatsächlich so eintritt? Und ist es so eintreten, wenn du das gemacht hast? Du, ich habe Zeitreisen zurückgemacht, vor allen Dingen. Ich habe vor 15 Jahren, habe ich mir gedacht, diese ganze außerirdischen Geschichte, muss ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, ja. die war für mich doch so prägend, dass ich gesagt habe, Mensch, das gibt's doch nicht, dass die Politiker da Bescheid wissen und uns nichts sagen und uns verarschen und wissen so weiter. Wissen die Bescheid, deiner Meinung nach? Ja, Moment. Ja. Gesagt, ja, also es heißt, die Amerikaner wissen Bescheid, es heißt aber auch, dass die Europäer Bescheid wissen. Hm. Das gibt's doch gar nicht. Hm. Ja. Schwer vorzustellen. So, und dann bin ich mal zurückgegangen und habe mir also bestimmte Teile angeschaut und bin dann gekommen in die Ära Erhard Adenauer, ja, mhm. wo die Deutschen, die Franzosen, alle Europäer in einer geheimen, das war unterirdische Anlage, ja, ein Riesensaal mit Tausenden von Abgeordneten, da unten waren, also die Wichtigen, ja, und haben über dieses Phänomen gesprochen und haben das sehr ernst genommen und so, und da bin ich dann hängen geblieben und habe mir erstmal diese Geschichte dann angeschaut. Was soll das, dass die Bescheid wissen und sagen es überhaupt nichts oder sie verarschen uns oder sie machen es lächerlich oder sonst was. Mit dem habe ich mich dann zuerst beschäftigt. Das war Anfang 20. Jahrhundert. Wenn du sagst, das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war 1950 bis 60, also in dem Zeitraum war das drin. Ja. Das ist ja wirklich so. Also in den 50ern gab es da offenbar eine Konferenz, wo war die? Du, das weiß ich nicht genau, die war also irgendwo hier auf dem europäischen Festland. Ja, also, ich weiß nicht, ob die jetzt französische Grenze oder deutsche Grenze oder irgendwo, also sie war in Mitteleuropa und da habe ich dann so Konsorten wie in Erhard und so weiter da rumlaufen sehen und ganz eifrig diskutieren und machen und tun, was sie mit dem Phänomen nehmen. War das die erste derartige Konferenz oder gab es da früher schon? Da gab es, glaube ich, früher auch welche. Wann war da? Das weiß ich nicht genau. Mhm. Gab es da auch Versuche von der terrestrischen Regierung oder Regierungen da irgendwie? Na, die haben bloß diskutiert, was sie machen sollen, wenn das soweit ist und wenn die kommen oder verheimlichen wir es der Bevölkerung oder das waren halt solche Diskussionen darüber. Und was haben sie beschlossen? Ja, dass das verheimlicht wird. Offensichtlich. Ja, also dass da das zugedeckelt wird und ja, und dann ist halt, wird halt viel gestreut, ne, das Info, das eine wird lächerlich gemacht, die andere Info ist dagegen, die andere ist dafür. Das heißt, völlig dann, sinnlos. So viel Meinungen und dann kannst du die raussuchen, die dir am besten gefällt. Ja. Hast du dir auch angeschaut, was die Amis da gemacht haben, also die US-Amerikaner? Ja, die Amis es war ja so, dass an und für sich mal nach dem Zweiten Weltkrieg kam ja eine Rasse runter, die gesagt hat, liebe Amis, wir geben euch jetzt mal nutzvolle Energie, die man nehmen kann, um was Gescheites auf die Beine zu stellen und nicht so viel Schmarrn zu machen und so weiter. Also und da haben die Amis gesagt, naja, das ist ja schön und gut und was wollt ihr dafür? Und haben gesagt, wir wollen gar nichts dafür. Wir wollen euch Menschen helfen. Haben die Amis gesagt. Ja, das ist aber, das ist eine Sache, die gefällt uns. Da ist irgendwas dahinter. Nein, das ist nicht so ganz unser Fall. Wann war das? Das war nach dem Krieg. Also das war 1947. Und dann sind die Greys gekommen, haben gesagt, wir geben euch auch Technologie. Könnt super nehmen, also Mikrochips und das, was wir jetzt alles kennen, verstehst? Ja? Und dann haben die gesagt, was wollt ihr dafür haben? Haben sie gesagt, wir wollen ab und zu uns ein paar Menschen nehmen, wir wollen uns ein paar Rindviecher nehmen und wir wollen jetzt, dass wir da Versuche mitmachen können. Dann haben die Amis gesagt, das ist der Deal, den machen wir. Okay. Ja, und dann haben sie es abgeschlossen. Ja. Woher weißt du das? Das habe ich auch gesehen, ja. Okay. Na, die Frage ist nämlich deshalb, weil das steht ja in jedem zweiten Buch. Ja, das steht auch drüben, das habe ich auch mal gelesen dann und so weiter. Aber das habe ich dann auch gesehen. Und in welchem Rahmen hast du das gesehen? Ja, in dem Rahmen dieser Zeitreisen. Ist ja klar, aber ich meine, wo bist du da hingereist, dass du also diese Dinge da gesehen hast? Du, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich bin halt, ja, ich bin halt in den Süden der USA gereist. Okay. Ja, und dann habe ich mich auf diese Verhandlungen konzentriert und bin dann irgendwo in einen Ort hineingesogen worden. Okay, das würde ich nicht gern verstehen, wie du jetzt zu diesen Informationen kommst. Das heißt, du gibst dann quasi einen Suchbegriff ein. Ich gebe einen Suchbegriff ein und dann lasse ich los und dann zieht es mich zu dem Ort, da zieht es mir halt hin. Ne? Und da komme ich da also an dem Ort, an der Stelle komme ich dann raus. Hast du diese Untersuchung gemacht, bevor du drüber gelesen hast oder nachdem du drüber gelesen hast? Diese habe ich gemacht, bevor ich drüber gelesen habe. Okay. Das heißt, da kannst du jetzt für dich ausschließen, dass das jetzt irgendwie aus deiner Fantasie kommt. Das ist aber nur für mich. Naja, ist schon klar. Nein, das ist klar, ja. Natürlich. Ich meine, das glaubt jetzt eh keiner mehr. Das ist eh wurscht. Das macht ja nichts. Aber ich finde es interessant. Und jetzt, weil das ist natürlich jetzt, okay, wir reden jetzt von Astralreisen gekoppelt dann nur, also Zeitreisen auch noch, das heißt, also dein Mentalkörper, der sich tatsächlich frei in der Raumzeit bewegt und dann. Du musst natürlich die Koordinaten finden, weil da gibt es natürlich unendlich viele und dann durch bestimmte Fragen, die du da stellst. Ja, und Begriffe und Suchbegriffe. Wie spürst du denn das an, wenn du jetzt also dann in deinem Mentalkörper dort bist? Bist du da, also siehst. Da bin ich, sagen wir mal, ich möchte zu Orion gehen. Bitte? Ich möchte jetzt zu Orion aufgehen. Orion, ja, ist also dieses Sternbild. Ja, und dann, also zu einem von den Sternen. Ja, dann sage ich zu einem der Mittelsterne oder auf dem Planeten hin, wo es da zwei Monde gibt und so weiter. Dann zieht es mich durch so eine Art, wie wir das auch im Fernsehen jetzt in letzter Zeit kennen. Vor ein, zwei Jahren haben es diese Lichtschläuche da gemacht. So Stargate. Ja, dass man so ganz schnell da durchhuscht. Ja. Da komme ich da raus, sagen wir mal. Und dann stehe ich da, wie mit meinem richtigen Körper. Moment, in deiner Erfahrung war das dann auch so, dass du da so, war die Optik gleich oder was, wenn du dorthin greifst? Ähnlich, ich sage es mal, okay. Ja. Okay. So, es kommt auch an, wie schnell ich da durch bin, ob ich da in binnen zwei Sekunden war oder ob ich da für diese Distanz 15, 20 Sekunden gebraucht habe. Da habe ich natürlich andere Bilder und Farbtöne gehabt. Aber im Grunde genommen, wenn ich da gewesen bin, dann lande ich, ja, als wärst so durch so ein ja, aus dem Trichter ausgespuckt und dann stehst du mit beiden Beinen auf der Erde, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja, auf diesem Planeten und fühlst dich so, als hättest du einen Körper und kannst dich mit dem Körper auch bewegen. Na, und da bin ich erstmal durch so eine Art Wald gegangen, habe dann eine wunderschöne Stadt gesehen, mit allem drum und dran. Ja, und dann bin ich, ja, ein bisschen außerhalb auf diese wunderschöne Bibliothek aufmerksam gemacht worden. Und da bin ich dann, ja, da bin ich also dann bei der Bibliothek hängen geblieben. Da bin ich also öfter sie. Weil die hat Aufzeichnungen über unsere Milchstraße und da gibt's viel zum Lernen. Kannst du uns irgendwas sagen, was wir nicht wissen können? Oder was du nicht wissen kannst eigentlich? Jetzt bin ich wieder so ein bei dem Beweisdig, aber trotzdem, sag uns, kannst du uns da wenn es eine Bibliothek ist, dann hast du da offenbar gelesen. Ja, ich habe mir zum Beispiel Karten angeschaut, aber die habe ich mir auf der Astralbibliothek auf der Erde auch schon angeschaut. Das war ein Kartenraum mit vielen Karten, also gibt's auch andere Aufzeichnungen drüber, aber ich habe den Kartenraum genommen und habe heute mal gesagt, so wie hat jetzt die Erde zu Atlantis-Zeiten ausgeschaut, also die Erdlandmassenverteilung, oder wie hat sie zu Lemurien oder ganz anderen Zeiten ausgeschaut. Und da habe ich dann diese verschiedenen Landmassenverteilungen wohl gesehen. Mhm. Ja. Wie haben die ausgeschaut? Ja, also Urkontinent war auch mal. Ja, und dann hat sich halt alles auseinandergedriftet und wieder zusammen und also wild kreuz und quer durcheinander, sagen wir mal so. Also das sind ja jetzt Millionen von Jahren dazwischen, aber das hat sich auseinandergedriftet und wieder zusammengesetzt, auseinander und wieder zusammen. Das ist ein ständiges, aber ein anderes, also es ist nie dieselbe Form gewesen. Ah, interessant. Das heißt, es hat immer wieder quasi, weil, gut, das weiß man ja, dass irgendwann nochmal also Afrika und der eurasische Kontinent ja, und so weiter. Südamerika war einmal nicht da. Das ist dann, als Atlantis untergegangen ist, da ist dann Südamerika hoch, die Masse und so weiter und so weiter. Da gibt es also die verschiedensten Dinge, die da passieren. Und Atlantis war jetzt was? War das ein Kontinent im Atlantik, wie manche vermuten oder glauben? Ja, es war schon, sagen wir mal, eine Stadt, aber es war auch ein Kontinent, der sich selber zerstört hat, mehr oder weniger. Ja. Wann ist das passiert? Ja, vor, sagen wir mal, 12.000 Jahren. Das weißt du, hast du das gelesen oder hast du das rausgefunden auf eine andere Art? Das habe ich rausgefunden. Aha. Ja, ungefähr 12.000 Jahre her. Und wie ist das rausgefunden? Ich lächle dich da total. Aber ich gehe halt dahin und schaue mir das an. Und Atlantis hat auch viele Bibliotheken gehabt und so weiter und so weiter. Und da gehe ich halt rein und schaue, was mir an Wissen entgegenflattert, was ich aufnehmen kann, was ich finden kann und so weiter. Da schaue ich mir halt Eckpunkte an und schaue, was ist interessant, was kann ich aufnehmen und mitnehmen. Ne? Okay, also falls es noch bei Fragen aus dem Chat ist, jetzt reintipseln. Es haben einige gekommen, aber das ist total schwer, da jetzt wirklich einen rauszufinden. Also du bist außerhalb des Sonnensystems Orion, du bist also dort offenbar nicht astral hingereist, sondern... Ja, da bin ich mental hingereist. Das würde ich noch wissen, wenn du mental reist dann, und dann an diesem Ort bist, ja. Ist dann die Wahrnehmung gleich, ja. Wie wenn du jetzt da sitzt? Ja. Sehr interessant. Also man sieht... Kann man dich wahrnehmen, wenn du dort... Man sieht wesentlich mehr. Du siehst also, sagen wir mal, ich gehe jetzt in die Bibliothek von Orion und setze mich da hin. Dann sehe ich schon die verschiedensten Wesen. Da sehe ich materielle Wesen, da sehe ich astrale Wesen und mentale Wesen und so weiter. Ich sehe auch, wie die sich dann zu Lichtpunkten machen können oder ausdehnen können oder so. Du siehst also wesentlich mehr. Sagen wir mal so. Dein okay. Dunstkreis ist ein bisschen leer. Der ist ein bisschen offener. Da ist jetzt eine interessante Frage. Kann man zweimal in die gleiche Zukunft reisen? Da kann man schon. Ja, ich möchte es jetzt quasi ein bisschen noch ausweiten, die Frage. Das war jetzt, darauf wollte ich vorher hinaus, wo du sagst, wenn du in die Zukunft reist und dann da irgendwas siehst, hast du das schon mal verifiziert. Mhm. Das heißt, hast du zum Beispiel vor 20 Jahren eine Reise in die Zukunft gemacht und hast du dann angeschaut, ob das dann wirklich sich so entwickelt? Gibt es da irgend sowas? Nein, das habe ich nicht gemacht, weil das ist wie beim Kartenspielen. Aha. Also jetzt nicht beim Tarocken oder Schafkopf, sondern beim Tarot. Das ist nur ein Ausschnitt. Wenn ich dir die Karten jetzt lege und sage, das trifft ein, dann ist es so, dass du dich nicht verändern darfst. Leben ist aber Veränderung. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, morgen umzudenken und neu deine Denken positionierst und so weiter, dann sind die Karten schon nicht mehr ganz so 100% treffsicher, sondern nur 80%. Und wenn du dich weiter veränderst, dann wäre ein neues Kartenbild ganz von Vorteil. So ähnlich ist das zu sehen. Aber dann kann man ja nicht zweimal in dieselbe Zukunft reisen. Ja, reisen kannst du schon. Ja, kann ich sagen, ich möchte da nochmal hin, wo ich war. Das also kann dieselbe Zeit hast du. Ja, gemacht. Ja. Nein, aber der hat, glaube ich, gemeint und so, wie es auch verstanden, kannst du zweimal in dieselbe Zeit reisen und schaut es dann beide Male gleich aus. Weil nachdem, was du jetzt gesagt hast, nein. Weil sich ständig verändert. Ja, und weil, wir haben auch noch Parallelwelten und alles Mögliche zu unserer existenten Wirklichkeit. Da ist so viel um uns herum, das fang jetzt gar nicht erst an. Gut, Das ist deswegen eine Erleichterung, nachdem ich jetzt den Schock verdauen muss, dass es deiner Meinung nach tatsächlich Reptiloide gibt. Zumindest ist die Zukunft nicht in Stein gemeißelt. Nein, ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist schon mal schön. Ne? Also, schauen wir jetzt nochmal, wie lange geht die Sendung heute noch. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen überziehen, weil ich heute mal kurz, ob ich da noch irgendwo eine Frage finde. Ne? Mhm. Kommt da ja zu sehen. Ja, gibt es Aphorie und Computer, wollte da jemand wissen. Ich meine, gibt es auf diesen Astralebenen auch Technik? Gibt es da Technologie? Ja, auf gibt's, ja, gibt's auch, ja. Wie? Also wie schaut die aus? Oder wie? Wenn die ausschaut, weiß ich nicht, weil ich bin kein Techniker. Aber ich kann Folgendes sagen. Ich geh jetzt mal in diese große Bibliothek rein. So, dort gibt es einen großen Saal mit Büchern. Ja, da kann ich mir A bis Z, wie wir das kennen, Bücherei, kann ich mir raus, kann bladeln und lesen. So. Dann gibt es, wie in Atlantis, einen großen Bereich mit Storner. Ja, das sind also Edelsteine, vorwiegend Bergkristalle. Die sind also übermanns groß und da kannst du dich hinstellen und wenn du weißt, wie du mit dem Stirnchakra Steinlesen machst, wie du das, ja, dann kannst du aus den Steinen dieses Wissen rausziehen. Es gibt auch einen Bereich. Zwischenfrage, in welcher Sprache sind diese Bücher unter Anführungszeichen? Die sind in der Ursprache der Bildersprache. Aha. Ja, und kommen dann automatisch in der Sprache, wo du das brauchst. Also es ist quasi eine Art abstrakte Universalsprache. Ja. Ja, oder es gibt da noch den Bereich mit den ganzen Separés, sage ich jetzt einmal Separé dazu. Ja. Ja, da sitzt du in einem kleinen Raum und um dich herum hast du so eine Art Videothek. Ja, und dann nimmst du dir, also sagen wir mal, das ist wie so ein Touchpad, was wir heute kennen, ja, dann nimmst du dir zu dem Thema das raus, klappst das auf und schaust dir einen Film an. Und so weiter. Die haben also diese Techniken alle und noch viel, viel mehr, die ich gar nicht beherrschen und auch gar nicht verarbeiten kann. Das klingt nach einer Art von Technologie, die überhaupt nichts mit unserem Verständnis von Technologie zu tun hat. Nein. Weil da muss ich quasi, du hast jetzt gerade erwähnt, im dritten Auge muss ich dann mit diesem... Ja, in Atlantis hat's, die haben ja sehr viel Steinlesen gemacht, die haben ja kein Buchdruck gekannt und nicht, sondern die haben sich mit Steinen, da haben sie, also in Edelsteine haben sie ihr Wissen programmiert und wer es lesen wollte, hat also Steinlesen gemacht. Faszinierend. Gibt es solche Steine heute noch? Ja. Also haben da mal... Aha. Hast du sonst schon mal in der jetzt physischen? Also sagen wir Fragmente davon. Okay, aber kleine Fragmente. Ist wahrscheinlich in jedem Fragment wieder alles enthalten oder wie ist das? Nein, muss nicht sein. Nein. Aha. Na, da hast du also Auszüge draus oder sonst was. Aha. Ja, ist genauso, wenn du eine Zeitung nimmst, die bunte von 1950. Okay, ja, ich verstehe so, die Analogie. Ja, du reißt da die erste Seite raus und die polst heute und den Rest schmeißt weg, dann hast du auch nur die erste Seite. Okay, also da wird, na gut. Nein, also das ist... Versuchen wir jetzt gar nicht, das zu verstehen. Gut, das heißt also, diese Steine in Fragmenten haben dann auch nur mehr einen Teil der Information. Ja. Und da gibt es aber heute noch Fragmente, die man dann noch immer auslesen kann. Ja, gibt es halt noch. Hast du einen schon mal in der Hand gehabt? Ja. Wer hat denn sowas? Du, die gibt es überall einmal wieder. Die kann man... Erkennt man die irgendwie oder kann das eine auf eine Edelsteinmesse gehen und in Wirklichkeit ist das ein Speicherkristall aus Atlantis? Ja. Nein, kann ich glauben, was ich da sage, aber ja. Nein, das ist ja so, die haben dann so kleine Einschlüsse drin. Ja, was für Einschlüsse? Ja, so, die sieht aus wie so innen drin, so Glitzer. So, als wenn da so ein Spiegel drin wäre in dem Kristall. So ein kleiner Spiegel. So ein Schmäß an Harvey. Ja, also Einschlüsse zumindest. Ja, also jetzt keine normalen Einschlüsse. Es gibt ja diese Einschlüsse von Mineralien und so weiter. Mhm. Aber wenn das so ein Spiegel ist, sozusagen da drin, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass das ist eine Fläche, oder was? Ja, dass das also ein Kristall von Atlantis war. So. Ist ja halt nicht mehr. Und diese Flächen sind die ursächlich mit der Speicherung der Informationen irgendwie verbunden. Ja, Das heißt, wenn man da eine Information reinspeichert, dann bilden sich diese Flächen, die ja optisch wahrnehmbar aus. Ich meine, das ist jetzt eine unglaublich detaillierte Frage. Aber ja, aber du kannst, ja, du musst halt wissen, wie programmiert man die Steuerer und vor allen Dingen musst du wissen, wie liest man die Steuerer. Das ist ja, das können ja die meisten nicht. Mhm. Das kann ich ja nicht erklären jetzt im Radio. Das ist ein bisschen zu umfangreich. Ja, ja, ja. Ich wüsste gar nicht, wo man da anfangen sollte mit einer, oder wie da. Schon langsam kommen wir jetzt dann doch ans Ende. Jemand fragt relativ hartnäckig, Drittes Reich und diese ewig leidige Geschichte mit diesen Flugscheiben. Hast du da einmal irgendwie, bist du da einmal, ich meine, das Dritte Reich als Deutscher, als Bayern natürlich, ich meine, ist ja irgendwo, ist ja doch. Was habe ich damit zum Teil? Naja, als Österreicher, als Bayer, es ist da passiert, ne? Nein, ich mag jetzt nichts sagen, Brandner am Inn liegt in Österreich, aber ich sage ja, jetzt eh, aber das ja. Ist ja wurscht. Okay. Nein, aber du weißt schon, was ich meine, nein, das gehört ja zu unserer Geschichte leider. Das gehört zu unserer Geschichte dazu. Hast du dir das einmal angeschaut? Haben die da tatsächlich solche weit fortgeschrittenen Technologien entwickelt, wie das Manke behauptet? Ich glaube, dass sie das entwickelt haben. Aha. Die haben das gehabt. Also jetzt kurz vor Serienproduktion haben das gehabt. Mhm. Und das ist aber dann wieder verschwunden. Mhm. Jetzt habe ich einige Leute gefragt vom Patentamt und so weiter, ob sie das in Archiven haben. Haben sie natürlich, ach, um Gottes Willen, sowas haben wir nicht. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass sie auch die Amis mit der Entführung dieser Wissenschaftler und die haben sie nicht entführt, die sind freiwillig dorthin. Ja, manche haben es mitgenommen, ja. Und so weiter, dass sie diese Techniken schon sehr weiterentwickelt haben. Hm. Naja, das waren jetzt Anfänge davon, diese Flugscheiben dass sie die sehr weiterentwickelt haben und dass das, was wir heute an UFOs sehen können. Physische, so richtige, ja, mit Struktur. Weil ich meine, die von außen kommen, die können sich sichtbar machen, können sich auch unsichtbar machen, die werden für unser menschliches Auge meist unsichtbar und ich glaube, dass die wir sehen können, von Menschenhand gemacht und geflogen worden sind. Oder geflogen werden. Mhm. Das ist meine Meinung. Gut, jetzt das Anderswelt, wirklich ganz anders. Lassen wir es wieder. Also du sagst, da ist leider tatsächlich ein bisschen was dran und die Amis haben das dann irgendwie nahtlos übernommen. Wenn ich das jetzt kurz, ja, Amis und andere auch. Also die haben weiter tüftelt und haben dann, ja. Okay, Untersberg, Stichwort. Das ist ja auch so ein mystischer Berg, ja. Ja. Mhm. Was kannst du dazu sagen? Weil da gerade jemand eine Frage auch gestellt hat. Ja, Untersberg kann es auch so Zeitreisen. War Jörg mal auf dem Untersberg. Geben. Ich habe jetzt da das Phänomen nicht erlebt, dass ich mich da in eine kleine Höhle oder Nische begeben habe und bin dann 6 Tage später aus dieser Nische wieder herausgetreten, wobei ich das Gefühl hatte, es waren 6 Minuten, mhm, dabei waren 6 Jahre. Erzählt man sich das vom Untersberg? Ja, okay. Ja. Unter anderem, das habe ich also, ja, kann ich leider nicht behaupten, dass ich das gemacht habe. Ja, leider. Ich meine, was ist denn dann so toll, wenn man 6 Jahre seines Lebens quasi, oder, naja. Naja. Naja, okay. Du weißt ja nicht, was du dann da erlebst, ne? Okay, das ist ja vielleicht auch. Nee, also Untersberg habe ich persönlich, ich merke zwar, dass das ein sehr mystischer Ort ist und so weiter, aber ich habe jetzt keine besonderen Erfahrungen gemacht damit. Glaubst du, dass da wirklich Menschen dann physisch in der Zeit reisen dort? Ja. Warum glaubst du das? Hast du mit Leuten geredet? Oder? Nein, habe ich nicht geredet. Ich denke mir, dass es verschiedene, schau mal, die Erde hat ja auch, jetzt fangen wir wieder bei Adam und Eva an. Ja. Die hat ja auch, die Erde hat verschiedene Chakren, wie wir Menschen haben auch Chakren. Die Erde hat Zeitlöcher und Verschiebungen und alles Mögliche. Der Untersberg ist halt ein Nebenzeitloch oder ein Nebenchakra oder sonst was, wo also Phänomene auftauchen können. Ja, so wie das Bermuda-Dreieck ist ja auch ein Zeitloch und so weiter. Mit den Flugscheiben wollte man lediglich einen neuen Rumpf testen. Der Rest war herkömmlich. Ja, das ist auch das, was ich weiß von den Flugscheiben. Aber bitte, was weiß ich? Ist ein Thema, das halt immer wieder aufkommt. Kristallschädel. Ja. Also ein Ding. Also da gibt es also schon einige Stories, wo ich wirklich sage, also das ist einfach ein Schmarrn. Gibt es auch irgendwelche Kristallschädel, die Kaschmoren sind, deiner Meinung nach? Es also gibt, die tatsächlich alt sind? Ja, und das habe ich auf meiner Homepage ja mal beschrieben, ganz kurz. Ja. Es gibt 13 ursprüngliche Kristallschädel. Die restlichen 265.000 sind nachgemachte. Also die 13 gibt es wirklich? Die 13 gibt es. Indiana Jones zum Beispiel, wo kommen wir da ja. Her? Okay, ja. Nein, die 13 gibt es wirklich. Die sind halt auf der Erde leider verteilt. Ja, und haben auch den Drang, mal wieder zusammenzukommen. Aber erst wenn die Menschheit so reif ist, dass es begreift, was sie da tun. Und wir sind leider noch nicht so reif. Ja, ich schaue nicht so gut aus. Ich glaube, das dauert noch nicht so. Also, wenn es wirklich so ist. Ja, ich sage die Menschheit. Also da müssen alle in der Gesamtheit etwas anheben mit dem. Boah, da haben wir viel vor. Ja. Wie gesagt, also mein Skript habe ich irgendwie jetzt komplett links liegen lassen. Ja, ich schaue da, ob es noch irgendwelche interessanten Sachen gibt. Eines natürlich, was also... das haben wir in der letzten Sendung irgendwie angesprochen. Letztens habe ich mir halt deine Website nochmal angeschaut. Ja. Und da sehe ich, dass die den Arteva, oder wie spricht man das aus? Arteva, ja. Arteva gewidmet ist. Ja. What's that? Habe ich geschrieben. Das ist... Ja, aber jetzt für uns. Ja, ja, wir plauschen ja bloß. Nee, Arteva war eine Gruppe von Außerirdischen, die uns auch mal sehr behilflich war. Ja. Gibt es der, die uns mal helfen? Ah ja, gibt es ja immer. Ja, sagst du, ja? Ich habe damals mit einem befreundeten, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein. Es ist ein bisschen warm darin und da waren zuerst 15 Leute. Ja, also, das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn, der Herr. Ich schwitze wie der Teufel. Mit einem befreundeten Mann zusammengearbeitet, der sich auch damit beschäftigt hat. Das war ein Alchemist, war er, und so weiter. Und wir sind da gesessen, haben auch über die Kristallschädel geredet und so weiter, haben gesagt, der Schädel alleine, ja, Kristalle sind Speicherwerkzeuge und so weiter, wie wir sehen, auf Computern und überall. Also das kann es ja nicht nur sein. Ja, aber Computer ist eigentlich was anderes. Hat das mit Kristallen? Nein, aber es hat mehr Kristalle speichern überall. Ja. So, und dann haben wir gesagt, das kann es aber doch nicht gewesen sein, dass der eine Schädel jetzt, sagen wir mal, das ganze Wissen der Heilenergie der Erde besitzt, der andere besitzt das Potenzial der magischen Kräfte, dann gibt es die Mathematikschädel und so weiter. Das kann es ja nicht sein. Da muss doch noch mehr sein. Und dann kamen diese paar Gesandten von einem anderen Planeten runter, haben sich als Arteva vorgestellt und haben uns dann erklärt, dass zu den Kristallschädeln gehört noch ein Augenpaar dazu. Dann gehören Gliedmaßen dazu. Dann gehört ein Herz dazu. Und so weiter, bis wir ein ganzes Wesen oder auch einen Menschen herstellen können. Einen Kristallkörper. Ja. Ja. Okay. Ja, aber die sind also jetzt nicht nur, sagen wir mal, der Kopf ist aus Bergkristall. Die Augen sind meinetwegen auch aus Bergkristall, aber der Rumpf, also die Gliedmaßen, sind aus Turmalinen. Das Herz ist ein ganz besonderer Stein und so weiter. Bloß, wir haben dann festgestellt, wir haben ja diese Augenpaare, das sind ja diese Dojis, wie wir sie auch nennen, diese Donnerkeile oder Dojis von den Buddhisten. Ja. Wenn wir dieses jetzt auf die Augen von einem Kristallschädel drauflegen, dann potenziert sich diese Kraft dieses Schädels. Mhm. Ja, also wir haben da regelmäßig Versuche gemacht, die verstärkt sich nicht nur, indem sie sich verdoppelt oder verdreift, sondern die potenziert sich enorm. Ihr habt da Versuche gemacht damit. Ja, ja. Mit einem dieser 13? Nein, wir waren ja ganz schlau, verstehst? Püppchen, haben wir gedacht. Wir haben uns einen Kristallschädel geholt. Das heißt, einer, der halt bearbeitet worden ist. Ist neuerdings nachgemacht. Ja. So. Dann haben wir uns überlegt, wenn es sowas wie einen USB-Stecker im Astral gibt, dann schließen wir den doch mal an den Originalschädel, ja, haben wir ein Foto von Mittel Hedges-Schädel auf dem Buch, schließen wir den an und schließen ihn bei unserem Schädel mal auch mit an. Den habt ihr modelliert quasi in der Astralwelt? Ja. Okay. Ja, und dann haben wir gesehen, aha, da überspielt er was, da geht er was. Das ist super. So, und dann haben wir diesen Schädel genommen und haben damit also mal Versuche gemacht und er hatte wirklich einiges Wissen drin, weil Kristall lesen konnten wir ja. So, und dann haben wir also dann einen Original-Doji genommen, weil er hat die auch damals vertrieben, die aus Tibet, ne? Original-Doji ist jetzt ein neuzeitlich hergestellten, aber eben aus Tibet. Nein, das waren alte. Wie alt? Du, ganz unterschiedlich. Aber keiner einer von diesen 13? Nein, von den Dojis. Was sind die? Also die Dojis, die sind diese Donnerkeile, wie man sie bei den Buddhisten nennt. Die waren, die hat er 600 Jahre alte oder ältere gehabt und so weiter. Und die haben wir dann genommen, okay, und auf die Augen drauf gesetzt. Diese Dojis siehst du auch auf meiner Homepage. Okay. Also die sind also nach den Kristallschädeln. Und haben die drauf gesetzt. Und dann hat sich dieses Wissen, was da drin war, hat sich potenziert. Und die Kraft hat sich potenziert, vor allen Dingen, die da drin steckte. Und haben wir einige Versuche gemacht, die waren sehr, sehr schön, kann man sagen. Ja. Was ist da rausgekommen? Was war so einer der schönen Ergebnisse, die ihr da gehabt habt? Ja, dass wir diesen Menschen, bis auf den Herzstein, den haben wir leider nicht bekommen, haben wir den ganzen Menschen nachgebildet und was sich dann für Kräfte entwickeln und so weiter, das war höchst merkwürdig, enorm war das. Das war ausgebrochen, ja, kann ich nicht sagen, das muss man erleben. Diesen Gefühl, Menschen, der jetzt in diesem ursprünglichen Kristallschädel sich verewigt hat, oder was? Nein. Dieser Schädel, da gehört ein Augenpaar dazu, da gehört der Rumpf dazu, ja, und so weiter und so weiter. Also ich sage ja nur, du baust einen Menschen oder ein Wesen nach. Okay. Ja, ein zweibeiniges Wesen nach. Ja. Und dann hast du diese Energien, die ursprünglich mal diese Schädel in Verbindung mit den anderen Kristallen gehabt haben. Okay. Und das ist so gewaltig, das kann ich nicht beschreiben. Also das muss man erlebt haben. Aber man kann es sich mal im Kleinen anschauen, wenn man sich so so einen faustgroßen Kristallschädel mal kauft und so ein kleines Dojichen von auch neuzeitlich hergestellt und das einmal dann als Augenpaar aufsetzt. Es wirkt auch schon, es kommt auch schon eine ganz andere Energie raus. Da kann man sich dann mal so in Andeutung des vorstellen, was dann, wenn das ein Original ist und wenn da originale alte Teile eingesetzt werden, was das dann für eine Energie gibt. Jetzt muss ich noch was sagen, wenn du sagst, der Mensch, ich meine, was für ein Mensch ist es dann? Ist es ein Mensch, der da quasi, das verstehe ich überhaupt nicht jetzt. Was für ein Mensch setzt sich da dann zusammen? Weil ich meine, das. Du hast. Was für ein Wesen. Ja, du hast den Schädel. Ja. Ja, du hast die Augen. Ja, und die Gliedmaßen und das Herz und so weiter. Das ist ja ein Zweibeiner, der da rauskommt. Ja. Der hat aber nicht irgendwann einmal existiert. Nein, der hat nicht existiert. Okay. Das sind alles Steine, die mit in Kombi miteinander eine super Energie ergeben und auch ein bisschen mehr. So, jetzt, wir kommen ans Ende und jetzt. Was ich jetzt noch frage, ich würde sagen, belassen wir es jetzt einmal, weil da schwirrt mir der Kopf. Ich meine, eine Frage, die ich jetzt noch zu diesen Folgen stellen wollte, das ist jetzt wieder eine Detailfrage, aber die muss ich jetzt noch loswerden. Du hast also gesagt, deiner Meinung nach haben also nach dem Krieg diese Grays da irgendwie Technologie weitergeben. Ja. Welche Arten von Technologien? Weil zum Beispiel jetzt, es wird dann immer wieder behauptet, das sind Halbleiter. Nur ja, da gibt es aber, man kann das ja zurückverfolgen. Der Halbleiter ist. Mikrochip und so weiter, sagen wir so. Ja, okay. Das ist irgendwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil man die Entwicklung der Mikrochips. Wir haben ja damals noch schön nachvollziehen kann. Aber das haben sie uns ja so hin. Die waren ja so eine Hanne blöd. Mhm. Ja, aber die Entwicklung von diesen Röhrenradios, die wir ja damals noch gehabt haben, ja, hin zu einer voll technisierten Welt mit ihren Handys und mit ihrem Ding, die hat sich jetzt in 50 Jahren vollzogen. Mhm. Das ging so rasant, dass... Also du sagst, dass da irgendwie Hilfe da war. Ja, da war irgendwie Hilfe da. Okay, lass mal so stehen. Also, was weiß ich? Du hast den Mogersdorf, hast du dir, glaube ich, noch aufgeschrieben, gell? Den Mogersdorf, ja, genau. Seminar. Ja, ich, das ist zwar etwas kurzfristig, aber ich habe morgen ein Seminar in Mogersdorf 163. Wenn es jemanden noch interessiert und er noch hier in der Gegend ist und Zeit hat zu kommen oder so, ich mache morgen einen schamanischen Tag, an dem wir unsere Schutz- und Chakrentiere finden. Und ein bisschen mehr darüber hinaus. Okay, das heißt, man kann dort vielleicht, auf deiner Website findet man dann eh die Daten und ja, also, wenn man da jetzt noch... Aber das ist relativ... Relativ kurz. Aber wenn man jetzt irgendwie Interesse hat und einmal die ja persönlich sehen will, dann kann man sich auf deiner Website ja schauen, wo du dann wann irgendwie Seminare machst. Über alle möglichen Themen. Du, in Mai bin ich oben, Anfang Mai bin ich in Stralsund, dann bin ich bei der Kiki in Uckermark. Dann kann es sein, dass ich anschließend noch nach Berlin muss, weil da hat sich eine Heilpraktikerschule gemeldet und so weiter. Also das... Ja, und wie gesagt, das ergibt sich, das weiß man noch nicht. Auf der Website findet man dann jede Termine. Jemand hat noch im Chat gefragt, um was es in deinem Buch geht, ganz kurz noch. Also wir haben da, ich habe da das... Ja, das steht auf meiner Homepage doch auch drauf. Ah, okay, gut, dann soll man sie einfach auf deiner Homepage ja, stellen. Du hast gesagt, du wolltest diesen zweiten Film noch verlinken. Wir machen jetzt noch mehrere Teile. Der ist in Facebook... Unter meinem Namen habe ich zwei Seiten eingerichtet. Das eine sind die Filme, das andere ist das Buch. Ja. Ja. Und da habe ich den Film auch verlinkt und da kannst du ihn finden. Okay. Wenn du ihn suchen willst. Ja, ich werde ihn dann noch zu dieser Sendung dazu verlinken heute Abend. Mir schwirrt jetzt ein bisschen der Kopf. Die Sendung hat sich in eine völlig andere Richtung entwickelt, als ich das ursprünglich eigentlich vorgehabt habe. Aber ich finde das wunderbar. Ich habe gedacht, wir reden ein bisschen über Zwergerl und aber jetzt haben wir halt über andere Sachen geredet. Zwergerl, da gibt's dann eben auch noch. Ja, es gibt ja wirklich kleine Zwergerl und es gibt also Zwergenkönige, die mehr Wissen haben, als wir uns je träumen lassen. Und das haben wir wieder in dieser Anderswelt, Astralwelt. Anderswelt und so weiter. Ja. Ja, und es ist also hinfällig zu sagen, dass also dir das sowieso nur und fast keiner glaubt, aber es ist trotzdem irgendwie... Mir glauben das recht viel Leute. Ja, ja, ja. Nein, es gibt auch immer mehr, die sich damit beschäftigen, auseinandersetzen und dieses Wissen annehmen allmählich. Mhm. Ja, da muss ich sagen, tut sich in letzter Zeit recht viel. Ja. Ja, ich find's sehr faszinierend, sehr spannend. Ich will mir da jetzt gar nicht die Frage stellen, was davon ich glaube und was nicht. Es wird immer welche geben, die sagen, da ist ein Schmarrn. Ja, natürlich. Der verdient halt ein Schmarrn sein. Ja. Die haben sicher irgendwelche Sachen, die ich mir nicht vorstellen kann, wo ich sage, das ist ja ein Schmarrn. Ja, ja. Also, das ist ein guter Punkt. Wir werden nie alle zusammenkommen. Wir müssen auch nicht alle untereinander heiraten und auskommen. Aber solange wir uns mit Respekt behandeln, mit Respekt auf den anderen zugehen. Ja, das ist wichtig, glaube ich. Ja, und dem mal zuhören, ob wir das glauben oder nicht. Und dann mitnehmen und drüber nachdenken, dann ist das in Ordnung. Ja. Man soll die Meinung des anderen einfach mal gelten lassen. Ja. Hammer Märchenstunde, danke, schreibt da jemand im Chat. Ich kann mich da jetzt insofern anschließen, als dass es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch, wo ich also nie vorher gedacht hätte, dass wir in die Richtung gehen. Ich wollte eigentlich mehr so, ja, keine Ahnung, eher drüber ein bisschen philosophieren, was das eigentlich überhaupt alles bedeutet. Vielleicht Außer wieder mal Lust, das nächste Mal vielleicht per Telefon oder wenn man vielleicht bis wieder mal in Graz, dass ja, man. Ja, kann ich mal schauen. Dass wir das wieder wiederholen, würde ich sehr gern machen. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe dich nicht so sehr genervt mit meinen bohrenden Fragen, aber was die, ich meine, das ist ja. Du musst ja im Sinne der Zuschauer auch alles aufdecken und. Ja, aufdecken, ja, was nein, heißt also aufdecken? Ich erfragen, halt, so ja, meine ich mit aufdecken. Ich nehme es ja insofern auch, ich meine, ernst in dem Sinn, dass ich jetzt sage, okay. Wenn das so ist, versuchen wir da wirklich einen Reim drauf zu machen. Ich meine, natürlich, da gibt es Sachen, die sind für mich völlig unglaublich, was du da erzählst. Na, ist ja logisch. Aber wie auch, ich habe ja deine Erfahrung nicht. Daher bin ich da. Ja, und ich erzähle einfach nur von meiner und gut. Ja, es gibt also ein wunderbares Zitat, ich weiß leider nicht von wem, ist mir leider entfallen, aber Toleranz, ich zitiere frei, ist das unbestimmte Gefühl, der andere könnte doch recht haben. Und ich meine, da ist was dran. Dran, ja, da auf ist jeden was, Fall. Da ist was dran. Ich bedanke mich jedenfalls sehr für dieses Gespräch. Ich bedanke mich auch. Ja, freue mich, wenn wir uns wieder sehen und das wiederholen. Danke. Dann packen wir es nochmal. Danke. Danke fürs Herkommen.